الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Also mit Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala hat uns einen Hadith überliefert über Abu Huraira radiyallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt hat: Wahrlich, Allah schaut nicht auf eure Körper und er schaut auch nicht auf eure Gestalten. Und eine andere Überlieferung heißt, er schaut auch nicht auf euer Vermögen, sondern er schaut auf eure Herzen. Und eine andere Überlieferung, er schaut auf eure Taten. Liebe Geschwister, bevor wir über diesen Hadith sprechen, möchten wir ein paar Worte verlieren über den Überlieferer dieses Hadithes, und zwar Abu Huraira. Er heißt nach einer bevorzugten Ansicht Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Al-Dawsi, weil er von einem Stamm kommt aus dem Jemen namens Daus. Und er heißt Abu Huraira. Huraira ist eine Verniedlichung vom Wort Hirra im Arabischen. Und Hirra bedeutet Katze. Und Huraira bedeutet dann so viel wie Kätzchen. Und der Grund ist dafür, weil er einfach, während er sich um die Schafe seiner eigenen Familie gekümmert hat, hat er eine Katze gehabt, mit der er viel gespielt hat. Und deswegen hat man ihn Vater des Kätzchens genannt. Das ist ein Beiname, ein Spitzname. Er ist im 7. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist er in den Islam eingetreten. In dem Jahr, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muslimen Khaybar erobert hat. Und er war ganz besonders, war er darum bemüht, Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu hören. Und Abu Huraira radiallahu anhu hatte so viele Hadithe gehört über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Leute sogar in seiner Zeit sich darüber gewundert haben und er sich dann gerechtfertigt hat. Und hat geklärt, ganz einfach, der Grund dafür ist, und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim überliefert, er hat gesagt, ihr sagt, warum erzählt Abu Huraira so viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Dabei ist es doch so gewesen, dass die Muhajirin und die Ansar, sie waren beschäftigt mit ihren Angelegenheiten. Er sagt uns, dass die Muhajirin waren beschäftigt mit ihrem Handel, und die Ansar, sie waren beschäftigt mit der Landwirtschaft. Und ich war ein armer Mensch. Ich habe mich zufrieden gegeben mit dem, was meinen Magen gerade füllt. So heißt es im Hadith. Und deswegen war ich immer mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zusammen. Und er erzählt auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal für ihn Allah hat ein Wunder gemacht für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal saßen sie zusammen und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er sein Kleid ausbreiten soll. Und dann hat er sein Kleid ausgebreitet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas in dieses Kleid gelegt, was man nicht sehen konnte. Er hat so mit den beiden Händen geschöpft, etwas in das Kleid hineingelegt und dann hat er ihm gesagt, jetzt zieh dein Kleid wieder zu dir an deine Brust. Dann hat er es an seine Brust gelegt und daraufhin sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, nach diesem Ereignis habe ich nichts mehr von den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam vergessen. Insofern gibt es logisch nachvollziehbare Gründe und auch Gründe, die zusammenhängen damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Dua gesprochen hat. Auch andere Sahaba radiallahu anhum, sie schließen sich diese Sache an. Auch zum Beispiel Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden, obwohl er selbst jemand ist, der sehr viel Hadith erzählt im Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Abu Huraira direkt, er sagte: Abu Huraira, du bist wirklich derjenige, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am meisten zusammen war und du bist derjenige, der die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam am besten auswendig kann. Dieser Hadith über Imam al-Tirmidhi überliefert und er sagte selbst, der Hadith ist Hassan. Und in einer anderen Begebenheit kam ein Mann einmal zu Abdullah ibn Zubayr, während er zusammensaß mit dem Sohn von Umar ibn Khattab, und zwar Hatib, also nicht Abdullah ibn Umar, sondern Hatib ibn Umar. Er saß mit ihm zusammen, da kam ein Mann, hat ihn gefragt, was meint ihr über einen Mann, der sich nach dem Ehevertrag und noch bevor er zu seiner Frau eingegangen ist, dreimal geschieden hat? Was meint ihr zu dieser Sache? Daraufhin sagte Abdullah ibn Zubayr, ich habe darüber kein Wissen, geh lieber zu Abu Huraira und Ibn Abbas, denn ich habe sie vorgefunden bei Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie waren nämlich dort, um Hadithe zu hören, direkt aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie gingen dorthin Und dann wurde Abdullah ibn Abbas gefragt. Und Abdullah ibn Abbas sagte, Abu Huraira, beantworte du ihm diese religiöse Frage, denn das ist eine schwierige Angelegenheit. Und daraufhin hat Abu Huraira radiallahu anhu diese Frage beantworten, diese Fatwa gegeben. Also war er sogar jemand, der von den Sahaba selbst, hat man auf ihn geleitet, damit er die Fragen beantwortet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Einer seiner, und ich möchte an dieser Stelle dann beenden, und inshallah ta'ala kann man den Rest einer anderen Begebenheit fortsetzen. In einer letzten Begebenheit zeigt es uns, wie diese Sahaba radiallahu anhum dieses Wissen, was sie gehabt haben, nicht nur umgesetzt, sie haben das nicht nur gehabt, sondern sie haben es auch umgesetzt. Und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind sie darin gefolgt. Und zwar sagt, berichtet uns Abu Uthman Abdurrahman ibn Mul, er sagte, ich habe einmal 7 Tage bei Abu Huraira radiallahu anhum als Gast verbracht. Während dieser Zeit hat er zusammen mit seiner Ehefrau, zusammen mit seinem Diener, die Nacht 3 geteilt. Er sagte, der Erste begann zu beten. Wenn ein Drittel vorbei war, weckte er den Zweiten auf und legte sich dann schlafen. Während der Zweite fertig war, das zweite Drittel fertig war, dann weckte er den Dritten auf und legte sich schlafen und der Dritte begann zu beten. Und so war sein Haus, liebe Geschwister, gefüllt mit Dhikr und mit Koran lesen und mit Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala wird gesprochen dieser Nacht, die ganze Nacht hindurch. Welche unserer Häuser sind wie das Haus von Abu Huraira radiallahu anhu? Und was hat er gehabt? Er hat sich zufrieden gegeben mit dem, was ihn gerade satt gemacht hat. Und manchmal ist er sogar vor lauter Hunger, liebe Geschwister, in Ohnmacht gefallen, wie es über ihn überliefert ist. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und mit allen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.